you back now. Remember somehow, return the feeling before. Break into the room, it will be over soon. But we don't believe a word you told us. Will we ever tire? Hanging on a wire, and we don't believe. Den Sunday Service und das gerade eben waren Tang, eine Band aus England, die ja ein bisschen sich haben Zeit lassen für ihr neuestes Album The Village. Ganz einfach, weil viel passiert ist bei der Band. Die Leute haben teilweise Kinder bekommen, sind auf die verschiedensten Orte oder in die verschiedensten Orte der Welt gezogen, haben sich verteilt und sind jetzt auch wieder zusammengekommen im Studio zu sechst um den Kopf Mike Lindsay, um hier ihr neuestes Album aufzunehmen. Turbines erscheint im Juni. Gerade eben schon mal der Track The Village zu hören. In der letzten Stunde beim Sunday Service gibt es Musik von den Virgins. Dann sind dabei eine Band namens Sweet Baboo. Dann Outer Limits Recordings, so ein Lo-Fi-Projekt. Die Bon Ruffins, Coco Rosie, Dirty Projectors und so weiter und so fort. Aber erstmal hier kommt Elektronisches mit Fink. What you got going on? High nose, eyes closed, holding on. And I don't want another day to break. Take off, steal off. Night away. What you got in store for me? Keep those eyes closed next to me. And I don't want another day to break. Take off, steal off, night away. Warm shadow. up on me. Shadow, das war Fink, der Künstler aus England. Und ja, neben diesem Track gibt es auf dieser EP auch noch Remixe und eine Coverversion von dem gleichen Track. Die wurde dann von Justin Vernon eingesungen von Bon Iver, den wir ja vorhin schon mal hier zumindest erwähnt hatten im Programm und der bei Polika ja auch so ein bisschen an den Backing Vocals beteiligt war. Fink gerade eben zu hören, wahrscheinlich auch bald ein neues Album von ihm dann in den Plattenläden. Die Midnight Faces sind ein Duo, bestehend aus Philip Stenzel und Matthew Warren. Die haben so ein bisschen zu tun mit den Leuten von den Drums, mal irgendwie, aber auch Fleet Foxes Mitglieder kennt man irgendwie aus gemeinsamen, weiß ich nicht, Aufnahmesessions, hier Proberäumen, was auch immer. Auf jeden Fall haben die Midnight Faces jetzt eine gleichnamige EP selbst veröffentlicht, also ohne großes Label hinter, aber die Musik wirklich nett zu hören. Hier kommen sie mit Feel This Way. You're Feel This Way. Das waren die Midnight Faces, genauso heißt auch ihre EP, die gerade eben erschienen ist. Aus New York kommen die Dirty Projectors. Swing Low Magellan hieß das Album, welches 2012 veröffentlicht wurde. Tolles Werk, kommt nicht ganz an die Vorgänger ran, aber trotzdem auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Platte. Vor allem auch die Dirty Projectors sind eine sehr, sehr gute Liveband. Warum ziehe ich das Ganze? Es gibt jetzt eine neue EP, The Socialites heißt diese. Darauf gibt es eben diesen Track vom letzten Album. In diversen Versionen, / Remixen. Hier hören wir den Remix von Joe Goddard von natürlich Hot Chip. Oh baby. Der Track braucht so ein bisschen, bis er warm wird und das Grooven kommt, wie ich finde, The Socialites. Hier im Remix von Joe Godard. Das Original kommt von Joe Godard kommt von Hot Chip. Das Original kommt von den Dirty Projectors, von ihrem letzten Album Swing Low Magellan, erschienen 2012. Auch die nächste Band aus New York, The Virgins sind das, veröffentlichen diese Woche mit Strike Gently ihr zweites Album und es erscheint auf Cult Records. Das wird betrieben von Julian Casablancas von den Strokes und ja, wer jetzt Ähnliches erwartet musikalisch, der soll mal aufpassen. Hier kommen The Virgins mit Primer Materia. Hörten wir mit Primer Materia. Am Anfang des Tracks dachte ich, klingt so ein bisschen nach Talking Heads vom Gesang her, aber dann wurde es doch irgendwie so ein bisschen, ja, vielleicht Strokes-mäßig. Der Track vom Album Strike Gently und wie gesagt, bei Julian Casablancas Label Cult Records, diese Platte letzte Woche erschienen. Die nächsten beiden Damen kennt ihr sicherlich alle. Coco Rosie, die beiden Cassidy-Schwestern, veröffentlichen demnächst mit Tales of a Grass Widow ihr neuestes Album und stellen es dann auch gleich live vor mit einigen Konzerten in Deutschland Ende Mai. Und hier daraus schon mal die erste Single After the Afterlife, Coco Rosie. Thank you. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben war der Track WOTM von einer Band, die nennt sich Outer Limits Recordings und das Ganze ist eigentlich so eine, ja, so ein Fake-Projekt gewesen von einem gewissen Sam Miran. Sam Miran ist Amerikaner, in Florida geboren, aber hat dann in ziemlich vielen Ecken der Welt gelebt. Mal in Australien, mal in London, dann in Brooklyn, auch mal in Singapur war er kurze Zeit zu Hause. Ich glaube, mit seinen Eltern auch viel rumgezogen, dann damals, als er noch klein war. Er ist geboren, 86, und hat damals bei den Test Icicles mitgemacht. Eine Band, wo auch Devin Hines, ein relativ bekannter Musiker mit anderen Projekten inzwischen unterwegs, zusammen musiziert hat bei den Test Icicles. Die haben sich aufgelöst, ich glaube so 2006 rum muss es gewesen sein. Und dann hat dieser gewisse Sam Miran angefangen, Musik zu machen, mit diversen anderen Bands oder eigentlich Solo-Projekte gemacht, aber immer irgendwie neue Bandnamen sich ausgedacht. Sei es Matrix Metal, sei es Yoga, sei es Explorers, Blues Runner, Wingdings, Foxy Baby, Sweethearts, aber auch halt Outer Limits Recordings war eins seiner Outputs. Und so hieß dann auch irgendwie sein Fake-Plattenlabel, wo er seine Sachen selbst veröffentlicht hat auf CDRs, mal auf Singles, irgendwie ja so als Kleinode veröffentlicht. Und ziehe ich das Ganze, es gibt jetzt eine Compilation mit all den frühen Sachen, die Sam Miran da gemacht hat zwischen 2007 und 2010. Die heißt Singles, Demos und Rarities. Davon gerade auch der eben gehörte Track WOTM. Und diese Platte hier ist Platte der Woche beim Sunday Service. Hier noch ein Track von ihm, I Need My TV. Ups, jetzt kommt's aber. We'll be right back. My TV, da rauscht so schön im Hintergrund, das gehört dazu, alles Lo-Fi-Aufnahmen von diesem Sam Mirren, aufgenommen zwischen 2007 und 2010 auf einem Vierspur-Rekorder, alles in Eigenregie gemacht und wie gesagt, das Ganze unter verschiedensten Namen veröffentlicht, auf seinem eigenen Label Outer Limits Recordings und genauso heißt jetzt auch dieses Projekt, also eine Compilation von diesen alten Sachen, die er damals irgendwie aufgenommen hat. Damit ist inzwischen Schluss, ich weiß nicht, was er jetzt macht, musikalisch, aber einiges war auch damals nur so ein bisschen als Demo erstmal konzipiert, um das später mal in einem richtigen Studio aufzunehmen mit kompletter Band und sowas. Aber irgendwie ist das Ganze jetzt ad acta gelegt und mit dieser Doppel-LP, wo 20 Tracks drauf sind, ist das Ganze abgeschlossen. Also Outer Limits Recordings mit dem Album Singles, Demos and Rarities ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Der Sound da drauf, schönster Lo-Fi-Schrammel-Pop mit ein bisschen Space-Age-Sound, so ein bisschen Aerial-Pink-Feeling dabei und so ein bisschen irgendwie auch West Coast Sunshine, Pop kommt da manchmal durch, neben vielem Geschrammel und manchmal auch komischen Tracks, wo man weghören muss, weil es ein bisschen im Ohr weh tut, aber trotzdem, das ist dann eher so die Seltenheit. Tolle, spannende Platte auf jeden Fall. Noch ein Track von ihm, der heißt Beach Babe. We'll be right back. Herrlich, verzerrter Schrammel-Sound. Outer Limits Recordings waren das. Der Track hieß Beach Babe und der ist zu hören auf dem Album Singles, Demos and Rarities. Musik zwischen 2007 und 2010, das ganze Album der Woche hier beim Sunday Service. Hört es auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Sweet Baboo, das ist Stephen Black, ein Künstler aus Wales, aus Nordwales, der mit Ships gerade seine vierte Platte veröffentlicht. Davon hören wir den Track If I Died, Would You Remember? Sweet Baboo mit dem Track If I Died, Would You Remember? Auf dem Album Ships gibt es schönsten walisischen Pop zu hören, ganz ohne walisischer Sprache, das Ganze auf Englisch gesungen und aber trotzdem eine schöne Popplatte mit vielen Bläser einsetzen, wollte ich sagen, die das Ganze ziemlich gut auflockern. Die Born Ruffins sind eine Band aus Toronto, aus Kanada, die mit Birthmarks gerade eben ihre neueste Platte veröffentlichen. Die Single Needle gab es schon mal zu hören hier Anfang März. Jetzt ein weiterer Track aus dem neuen Album 6-5000, die Born Ruffins. Last night, oh what a night. All by myself, riding the rails to Sunday light, oh what a light. Two bottles empty, I smashed them open and gave away all of my things, all of my. you busy. Oh, when I go, when I go, I'll quote Shakespeare, I'll quote Disney in the show, oh, in my show. Thames Soup hieß der Track von The Phoenix Foundation, eine Band, die genauso wie Unknown Mortal Orchestra, Lawrence Arabia oder auch Opossum alle aus Kiwi-Land kommen, also aus Neuseeland, und die gerade eben mit Fandango ein Doppelalbum veröffentlicht haben. The Phoenix Foundation waren das. Beim Sunday Service fehlt heute irgendwie noch so ein bisschen die obligatorische Band aus Dänemark. Die kommen jetzt mit Lars and the Hands of Light vom neuesten Album Baby We Could Die Tomorrow. Hier der Track We Shine On Together. Shine On Together, Lars in the Hands of Light, hörten wir. Der Track hier ganz schmissig, nur diese Solo-Gitarre in der Mitte hätte man sich doch vielleicht wirklich sparen können. Der Track vom neuesten Album Baby, We Could Die Tomorrow. Das war's mit dem Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Den Rausschmeißer gibt's heute von Moses and the Firstborn, einer Band aus den Niederlanden, die mit I Got Skills eine ziemlich spannende EP veröffentlicht haben. Hier kommen sie mit ihrem Track Bloodsucker. But you're